Ich bin ein Musiker und Dichter und alles, was sie sonst noch wollen. Ich habe dutzende Gesichter und spiele tausend Rollen. Ich ruck und zuck und spuck und schluck und guck um alle Ecken. Ich schnurr und schwatz, ich schnorr und schmatz, gestatten, mein Name ist Sauschwanz von Drecken, denn Spießern ein Schrecken, ein Scherzherz und Bierstier, ein Kussmal und wer geht hier? Es gibt kein Scharmützel, Stanitzel oder Schnitzel, vor dem ich mich drück. Ein Sauschwanz tut von nichts zurück. Jeder Bummel, Rummel ist mein Zuhause. Jeder Krummel, Hummel zahl ich den Wein. Jeden Kimmel, Limmel lad ich zu Sause. Erst im Bimmel, Himmel schlafe ich ein. Denn ich bin Sauschwanz von Drecken, ein Meister im Schlecken, ein tapferer Trinker, ein hochgelobter Stinker. Das Bucken und Dacken und mit den Ohren wackeln reicht mir nicht zum Glück. Ein Sauschwanz tut von nichts zurück. Jeden Brappel, Sappel bring ich zum Schweigen, jeden Schwappel, Wappel mache ich Mut. Jeder Hoppel, Poppel tanzt meinen Reigen, jeder Doppel, Moppel lüft seinen Hut. Denn ich bin Sauschwanz von Drecken, ich lass es mich schmecken, da schläg ich alle Flaschen, was ich hasch, muss ich vernaschen. Ich nudel den Nudeln und fress Strudel nur im Rudeln, gleich sieben am Stück. Ein Sauschwanz von nichts zurück.